Die Ostgoten waren weitaus das begabteste unter den germanischen Völkern. Theoderich hat zum ersten Mal über Hass und Eifersucht der Bruderstämme hinweg den Gedanken der Schicksalsverbundenheit verfolgt. Sein Bund der Germanen scheiterte durch die Unzuverlässigkeit der Vandalen und den wilden Eigennutz der Franken. Im Besitz des reichen Italien, dem Neid und der Begehrlichkeit der übrigen Germanen ausgeliefert, hat sein Volk von diesen in seinem letzten Kampf keine Hilfe erhalten. Die Oströmer, durch den zähen Widerstand der Ostgoten erschöpft, sollten nicht lange Italien beherrschen. Aus dem Donauraume stößt noch ein Germanenvolk, rücksichtsloser als alle früheren, nach Italien vor, angeblich von Narses wegen einer durch den Hof empfangenen Kränkung eingeladen. Die Langobarden, das ist die Langbärte, der Name geht auf eine Stammessage zurück, sind ursprünglich Nachbarn der Cherusker. Als sie abwandern, bleibt ein Teil im alten Wohnsitz Bardengau zurück und verschmilzt mit den Sachsen. Im Markomannenkrieg sind die Langobarden schon an der Donau. Im Heere des Narses treffen wir sie als Hilfstruppen. Schon vorher hat bei ihnen in den Donauländern König Vacho eine Art Reich begründet. Im Bunde mit den Awaren, jedenfalls von Byzanz aufgehetzt, haben die Langobarden unter ihrem wilden König Albuin die ostgermanischen Gepiden in Pannonien überfallen und vernichtet. Nun rücken sie ein Jahr darauf, 568, über den Predil mit ihrem ganzen Volke in Italien ein. Zur Sicherung der Einfallspforte lässt Albuin seinen Neffen Gisulf mit auserlesenem Volke zurück. Das Hauptheer aber bemächtigt sich rasch Oberitaliens, nur Pavia trotzt bis 572. Diese Festung, das alte Ticinum, wird ihre Hauptstadt. Der wilde Albuin aber endet bald nach der Eroberung Oberitaliens. Er habe, so berichtet die Überlieferung, in seiner Jugend mit Gewalt die Tochter des Gepidenkönigs Kunimund zu seiner Gemahlin gemacht, ihren Vater aber bei dem großen Überfall auf das Volk der Gepiden erschlagen. Zur Erinnerung an diese Waffentat habe er sich aus dem Schädel des Erschlagenen einen Becher anfertigen lassen. Bei einem der wilden Zechgelage, nach denen den Langobarden der Sinn stand, sei nun Rosamunde, die Gemahlin Albuins und Tochter des Erschlagenen, gezwungen worden, aus diesem Becher, also mit ihrem Vater, zu trinken. Die empörte Frau aber lässt Albuin durch den Waffenträger Helmichis, ihren Geliebten, ermorden. Beide nehmen allerdings ein rasches Ende. Auch Kleef, der Nachfolger des Albuin, wird bald ermordet. Für den minderjährigen Autari regieren unter Aufhebung des Königtums 35 Herzöge. Es sind darunter die Herzöge von Pavia, Bergamo, Brescia, von Trient und als die wichtigsten die beiden Markherzöge, der von Friaul, der gegen die Awaren und Byzantiner die Grenze hütet, und der von Turin, der gegen die schon sehr mächtigen Franken Wacht hält. Die Langobarden siedeln in der oberitalienischen Tiefebene, nach Geschlechtern gegliedert, von Herzögen geführt, eben ein Volksheer, das aus der Heerwanderung zum Dauersitz übergegangen ist. Mit den Römern haben sie anders verfahren als die sanften Goten, nicht mehr ein Drittel vom Boden. Wenn der römische Eigentümer nicht getötet wurde, wird er seines Grundes beraubt und fristet höchstens als ein Aldione oder Halbfreier im Staate der Langobarden sein Leben. Freier ist nur der Langobarde selbst. Mit Byzanz gibt es kein Verhältnis, nicht einmal einen Frieden, nur Waffenstillstand, der oft gebrochen wird. Gegen diesen Feind vermögen die Oströmer nichts. Die große Zeit des Justinian ist vorbei. Der oströmische Statthalter oder Exarch ist froh, wenn er sich in Ravenna und in den Seestädten behaupten kann. Auch das nur, weil die Langobarden keine Seefahrer sind. Sie greifen auch nur zögernd über den Apennin nach Süden. Erst unter Autari haben sie hier Fuß gefasst und daselbst entsprechend ihrer militärischen Art zwei Markherzogtümer, Spoleto und Benevent, errichtet, die gegen Byzanz Wacht halten, aber nur locker mit dem Reich verbunden sind. So bleibt den Byzantinern manche Küstenstadt und unbesetzt von den Langobarden bleibt Rom, das dem Papst, gestützt auf seine geistliche Autorität vor der Besetzung durch die bald katholisch gewordenen Langobarden schützt. Mehrmals sind so langobardische Heere vor der ewigen Stadt umgekehrt. Der Mangel der Flotte ist die letzte Ursache zu der nun begründeten Dreiteilung Italiens zwischen Ostrom, den Langobarden und dem Papst, die Ursache des späteren Kirchenstaates. Als der vorletzte König der Langobarden, Aistulf, keinen Spaß mehr verstand und mit der Eroberung Roms ernst machen wollte, hatte der Papst bereits mächtige Helfer an den Franken gefunden und das Reich der Langobarden ist an dem alten Versäumnis zugrunde gegangen. Aber dies liegt noch in weiter Ferne und wird in der Geschichte des Fränkischen Reiches zu besprechen sein. Einstweilen vollendet König Autari 584 bis 590, der vorzeitig die Königsmacht erhalten hat, die Eroberung Oberitaliens und wehrt viermal die eindringenden Franken ab. Byzantinisch bleiben in Oberitalien nur Genua, der venezianische Lagunensaum und Ravenna. Der junge König vermählt sich mit der bayerischen Herzogstochter Theudelinde, die, selbst eine eifrige Katholikin, den Katholizismus ins Langobardenreich bringt. Nach dem frühen Tode des Autari erkürt sie den Bruder des Königs, Agilolf, Herzog von Tuscien, zum Gemahl. Er lässt sich bereits durch den Papst abhalten, Rom zu erobern, was ihm unschwer gelungen wäre. Der Sohn Agilolfs, Römerfreund und Katholik, wird von den Langobarden ermordet. Sein zweiter Nachfolger Rutari, der König Rother der Sage, lässt das Recht der Langobarden aufzeichnen, den Edictus Rutharis 643, auffallend durch die große Verwandtschaft mit dem sächsischen Recht. Rother ist aber auch ein tüchtiger Kriegsheld. Er schlägt den Exarchen an der Scultenna, heute Panaro, und ist der Eroberer von Genua. Einer der größten Könige der Langobarden wird Grimo alt. Er wehrt, allerdings durch eine Kriegslist, die Franken ab, deren Heer fast vernichtet wird. Als der Kaiser Konstanz der Erste gegen ihn zu Felde zieht, wird er von dem Langobardenkönig bei Formiae besiegt. Die Einnahme von Tarent und Otranto ist der Siegeslohn. Einen Aufstand des Herzogs Lupus von Friaul kann er allerdings nur mit Hilfe der Awaren abwehren, die ihm dabei die Last des Kampfes abnehmen, aber schwer wieder aus dem Lande zu bringen sind. Unter Grimoald sind die Langobarden bereits völlig dem Katholizismus gewonnen. Arianische Bevölkerung und arianische Herzöge gibt es nur noch in Friaul und Trient. Die trennenden Schranken gegenüber der römischen Bevölkerung sind nun gefallen und von da an macht die Romanisierung der Langobarden auch durch die Wirkung der römischen Kirche reißende Fortschritte. Völlig ist die Katholisierung zur Zeit des Aripert II., des letzten Abkömmlings der Theudelinde, durchdrungen.